بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم. أنا جشفستا. Euch hat's erwischt, Freitag, da machen wir immer einen so etwas längeren Vortrag. Wer zum ersten Mal hierher kommt. Ja, meine Geschwister, Jazakumullah erstmal und herzlich willkommen. Und wir sind ja, wie wir alle spüren und wissen, in Ramadan. Und wir haben ja alle wahrscheinlich und sicherlich die Absicht, dass wir jeden Tag immer besser dran sein möchten. Also jeden Tag wollen wir inshallah besser werden. Wir wollen, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala, ich weiß nicht, hört ihr mich genug? Ist das, ja? Nein? Ist okay? Dass wir halt dran arbeiten, immer besser zu werden, bis zu den letzten 10 Tagen von Ramadan, dass wir inshallah so vorbereitet sind und so in der Nähe von Allah subhanahu wa ta'ala sind, dass nichts anderes übrig bleibt, außer was? Dass wir vor Jahannam errettet werden. Darum muss es gehen, meine Geschwister. Darum muss es gehen in diesem Monat Ramadan. Darum muss es gehen, dass wir vor Jahannam errettet werden und dass uns unsere Sünden verziehen werden. Ausnahmslos. Alle Sünden sind, inshallah, weg. Meine Geschwister, es muss sich ja was tun. Ihr habt ja gehört, unser Imam hat also bei Al-Isha in der ersten Raka'a, da hat er mit einem Vers gebetet. وَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِ Und Sieg, also hilf uns oder verhelfe uns zum Sieg über den Menschen, die ungläubig sind. Und was haben wir alle gesagt? Amin. Warum passiert da nichts? Wie viele Millionen von Malen wird dieser Vers vorgelesen und wie viele Millionen von Menschen sagen jedes Mal Amin. Warum passiert da nichts? Warum macht immer nur das Gegenteil? Also bei uns stimmt irgendetwas nicht, meine Geschwister. Das, was ich heute erzählen möchte, ist dafür da, um es umzusetzen. Es ist nur dafür da, um es umzusetzen. Für was anderes ist es nicht. Ich will über ein Thema sprechen und das hat mit Ramadan sehr, sehr viel zu tun. Wir reden aber sehr wenig darüber. Im Arabischen würde ich einfach sagen, fi'lul khair, Gutes tun. Wie wäre es damit, Gutes tun? Ganz einfach und banal, Gutes tun. Wir, lasst uns Gutes tun. Magst du es für die Menschen, Gutes zu tun? Ist das eine Sache, die für dich wichtig ist? Ich meine damit nicht nur Spenden, ja? Ich tue Gutes und ich spende, die Moschee wird gebaut, die Moschee wird renoviert und ich spende. Nein, das gehört dazu. Die Spende, die gehört dazu. Und das ist ein Teil vom guten Tun. Das ist ein Teil vom guten Tun. Aber ich möchte dir die Frage stellen, magst du es oder liebst du es, den Menschen gut zu tun? Einfach allgemein. Ist es für dich wichtig, dass zum Beispiel, wenn du weißt, zwei Menschen haben Streit, dass du dir sagst, ich will, dass die beiden miteinander widersprechen? Ich will, dass sie keine Probleme miteinander haben? Magst du es, dass du zum Beispiel jemandem hilfst, dass er heiratet und so weiter und so weiter. Sehr viel. Einfach ganz allgemein Gutes zu tun. Ich mach's ganz allgemein und frag dich, bist du ein Mensch, für den ist es sehr, sehr wichtig ist, dass er in der Gesellschaft, in der er lebt, dass er der Gesellschaft Gutes tut, oder ist dir das egal? Ein Vers aus dem Koran, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuha alladhina amanu, Ya ayyuha alladhina amanu, O ihr, die ihr glaubt, das seid ihr ja alle, Irka'u, also macht Ruku'a, das machen wir ständig im Ramadan, so oft. Wasjudu, macht Sujud, das machen wir auch so oft im Ramadan. Wa'budu rabbakum, wir sind die ganze Zeit dabei, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Wa'fa'alu al-khayra, la'allakum tuflihun. Und tut Gutes, damit ihr was? Erfolgreich werdet. Die Sure ist in Surat al-Hajj, die Pilgerfahrt. Also eine der größten Anbetungen. Eine der größten Anbetungen. Also Ruku', Sujud, U'budullah, wa'fa'alu al-khayra la'allakum tuflihun. Also tut Gutes vielleicht, oder damit ihr erfolgreich werdet. Warum erzählt Allah subhanahu wa ta'ala hier vom guten Tun erst am Ende? Erst am Ende ist davon die Rede. Warum? Aus welchem Grund? Weil, mein Bruder, meine Schwester, du kannst nicht Gutes tun. Oder du kannst bei dir nicht so ein Gefühl entwickeln, dass du den Menschen gut tun willst, wenn du in deinem Herzen keine Barmherzigkeit hast. Ein Mensch, der nicht barmherzig ist, der kann nicht Gutes tun. Warum? Warum tust du nicht Gutes? Wenn du zum Beispiel nicht dazu bereit bist, einfach Gutes zu tun, dann gibt es zwei Sachen. Eine von den beiden Sachen muss stimmen. Entweder deine Anbetung, deine Ruku, Sujud, deine Ibadah, entweder ist sie nicht wahrhaftig, da läuft da irgendwas falsch. Du machst zwar alles Ruku und Sujud und hast Rückenschmerzen und alles tut dir weh, aber es stimmt irgendwas mit deiner Ibadah nicht. Oder das Zweite, deine Ibadah, du bist zwar da, aber nur körperlich da. Du bist die ganze Zeit, deine Gedanken sind die ganze Zeit woanders gewesen. Jetzt, wenn wir ganz ehrlich zueinander sind, wir haben jetzt, wie viele Rakat haben wir gebetet? 8 Rakat. Wie viel Prozent warst du mit deinen Gedanken hier und wie viel Prozent warst du mit deinen Gedanken woanders? Wie viel? Also zwei von diesen beiden Sachen. Und deswegen endet der Vers mit La'allakum tuflihun. Vielleicht könnt ihr oder werdet ihr erfolgreich. Und was ist der Beweis dafür, dass du erfolgreich bist? Gutes tun. Ich möchte dir weiterhin ein paar Fragen stellen. Wie viele Menschen bitten dich um Hilfe? Die Menschen, die einfach auf dich zukommen und dir sagen, kannst du mir bitte helfen? Wie viele gibt es? Oder hast du gar keine Menschen, die auf dich zukommen und dich um Hilfe bitten? Hast du dich schon mal gefragt, warum bittet mich keiner um Hilfe? Warum ist niemals jemand auf mich zugekommen und hat mir gesagt, kannst du mir bitte helfen? Wie sieht es bei dir aus? Oder wie vielen Menschen hast du in letzter Zeit geholfen? Wie viele Menschen waren das, die deine Hilfe gebraucht haben? Wenn nicht, wenn du keine Menschen hast oder gehabt hast, die dir geholfen haben oder die dich um Hilfe gebeten haben, dann hast du ein Problem. Weißt du das? Du hast ein Problem. Was ist dein Problem? Allah subhanahu wa ta'ala schickt niemanden zu dir. Er schickt die Menschen einfach nicht zu dir. Du bist dem nicht würdig, dass die Menschen zu dir kommen und dich um Hilfe bitten. Du denkst, ach, Alhamdulillah, ich habe meine Ruhe. Ich habe meine Ruhe, mich stört keiner. Aber das Problem bei dir ist, du bist es nicht würdig, dass die Menschen zu dir kommen und bei dir klopfen. Die haben bei dir nichts gespürt. Die machen sich bei dir keine Hoffnung. Der da, nein, der kümmert sich leider nur um sich. Deswegen kommt keiner zu dir, um dich um Hilfe zu bitten. Ist es für dich, wenn du für andere Menschen was tun musst, ist das für dich Zeitverlust? Ist das für dich Zeitverlust? Du und deine Frau? Ist deine Ehefrau vielleicht auch so eine wie du, die sich immer beschwert, warum wir immer, gibt es keine anderen Menschen? Warum gehen sie nicht zu den anderen? Warum kommen sie immer zu uns? وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Und tut Gutes, damit ihr erfolgreich werdet. Also, meine Geschwister, zusammengefasst, ein Beweis dafür, dass deine Ibadah angenommen wird, ist was? Dass du Gutes tut. Deswegen spricht Allah subhanahu wa ta'ala von Ruku', von Sujud, von Ibadah und am Ende spricht er von Gutes tun. Der Beweis dafür, dass deine Ibadat angenommen worden sind, ist, dass du Gutes tut. Hör dir die Überlieferung an. Ich akzeptiere das Gebet. Also ich nehme das Gebet an, spricht Allah subhanahu wa ta'ala. Von wem, ja Allah, nimmst du das Gebet an? Mimman tawada'a biha li'azamati. Also demjenigen, der sich gegenüber meiner Mächtigkeit und Größe, was? Erniedrigt. Walam yastatil biha ala khalqi. Und er wird nicht hochnäsig. Ach, die beten nicht. Schaut mich mal an, was ich alles drauf habe mit dem Gebet. Walam yabit musarran ala ma'siyati. Also er besteht nicht auf die Sünde. Er begeht nicht eine Sünde und besteht immer darauf. Zum Beispiel, ich habe eine Freundin. Er hat eine Freundin und er betet, was macht er? Aber er besteht darauf. Eine Freundin, ich kann nicht ohne. وَرَحِمَ الْمِسْكِينَ وَرَحِمَ ابْنَ السَّبِيلِ وَرَحِمَ الْأَرْمَلَ وَرَحِمَ الْمُصَابِ. Von wem akzeptierst du, ja Allah, seine Ibadat? Derjenige, der gegenüber dem Armen barmherzig ist, demjenigen gegenüber barmherzig ist, der unterwegs ist, der, also, was heißt Armen auf Deutsch? Auf einmal ist es weg. Witwe. Gegenüber der Witwe ist er barmherzig und demjenigen gegenüber ist er auch barmherzig, dem irgendein Problem passiert ist. Er hat irgendein Problem und das berührt dich. Oder ist das so? Du hörst in der Moschee, ja, dem ist das und das passiert. Der Arme. Und dann gehst du wieder. Dann akzeptiert Allah subhanahu wa ta'ala von dir das nicht. Was ist also die Beziehung zwischen einer Witwe und das Akzeptieren des Gebetes? Das liegt daran, meine Geschwister, wenn dein Gebet akzeptiert worden ist, was wird das in deinem Herzen herrühren? Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit, die wird dich nicht kalt lassen. Wenn du irgendjemand siehst, der Hilfe braucht, du wirst der Erste sein. Du wirst die Erste sein, die dahin geht, um ihm zu helfen. Also, Eine andere Sache, meine Geschwister, willst du wissen, ob Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zufrieden ist oder nicht? Wenn du das wissen willst, dann schau dir das an. Schau dich selber an und denk über dich nach. Bist du ein Mensch, dem das wichtig ist, dass den Menschen geholfen wird oder nicht? Oder sind dir die Menschen egal? Hauptsache ich. Wenn das so ist, wenn es so ist, dass es dir egal ist, was mit den Menschen ist, dann ist das ein Hinweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir nicht zufrieden ist. Er wollte von mir einen Beweis haben, den bekommt ihr auch. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er zum ersten Mal mit Gabriel, also die Offenbarung bekommen hat, da kam er ja aus dem Berg herunter und er ging zu Khadija radiallahu anha am Zittern und sagte, Sammiluni, Sammiluni, deckt mich zu, deckt mich zu. Was hat ihm Khadija radiallahu anha gesagt? Ganz, also ohne vorher Bescheid zu wissen. Wie hat sie darauf reagiert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zittern war und ängstlich war? Sie sagte ihm, Kalla, wallahi, la yukhzika Allahu abada. Nein, und nochmals nein. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nie im Stich lassen. Warum wird er ihn nicht im Stich lassen? Aus welchem Grund? Innaka latasilur rahim. Du hältst die Beziehung zu deiner Familie sehr gut. Gutes tun. Wa tuqrid dhaif. Also, die Gäste. Wie viele Gäste hast du zu Hause? Wie oft kommt ein Gast zu dir nach Hause? Also, du bist gastfreudig. Wa tu'inu ala an-nawa'ib. Also, du hilfst den Menschen, die Probleme haben. Die Geldprobleme haben. Worum geht es? Fi'lul khair. Khadija radiallahu anha denkt einfach, also sie ist noch keine Muslime, aber sie denkt, Allah wird dich nicht im Stich lassen. Warum wird er dich nicht im Stich lassen? Weil du den Menschen hilfst, weil du gut zu deiner Familie bist und weil du so viele Gäste hast. Also du tust Gutes. Und wenn du Gutes tust, dann wird dich Allah subhanahu wa ta'ala nicht im Stich lassen. So einfach ist die Regel. Das ist einfach die Regel, meine Geschwister. Die meisten von uns, die meisten von uns heute, was sagen sie? Ach, wenn du mit jemandem redest, das hörst du überall, ich bin beschäftigt. Die Arbeit, die Kinder, ich habe keine Zeit, ich habe überhaupt keine Zeit. Was soll ich noch für die Gesellschaft tun? Was soll ich für die Moschee tun? Ja, ich spende doch 25 Euro im Monat. Was wollen sie noch von mir? Ist das alles, was du drauf hast? Du hast nichts drauf, außer Geld zu spenden? Nicht, dass jemand sagt, ah, siehst du, und ich war immer dagegen, Geld zu spenden, deswegen mache ich das nicht mehr. Also bitte nicht falsch verstehen. Ja, und was sagt sie? Die Schwester sagt, ja, in dieser Welt, da gibt es niemand mehr, der es verdient, dass ich ihm Gutes tue. Die sind alle böse. Und so weiter. Vieles, was gesagt wird. Jeder zieht sich zurück. Jeder lebt in seiner Umgebung. Wenn er Gutes tut, dann tut er sich nur selber Gutes, indem er seine Wohnung schön macht, schön streicht und dies. Das ist das einzige Gute, was er macht. Und das macht er leider, wie gesagt, meistens nur für sich. Wir denken so und wir handeln so. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt sallallahu alaihi wasallam alle, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt genau das Gegenteil. Er sagt sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Ma dama al-aunu al-abdu fi auni akhi. Okay, wir machen es nochmal. Also Allah hilft dem Diener, also seinem Diener, wallahu fi auni al-abd. Allah hilft seinem Diener, solange sein Diener bereit ist, seinem Bruder zu helfen. So einfach ist das. Solange du deinem Bruder hilfst, solange du der Gesellschaft hilfst, weil dein Bruder, mehrere Brüder, das ist die Gesellschaft, das ist die Umgebung, dann ist, wenn das so ist, dann ist Allah subhanahu wa ta'ala auch auf deiner Seite. Er wird dir beistehen. Und er sagt, sallallahu alaihi wa sallam, das ist die Bedingung, um hier zu bleiben, sallallahu alaihi wa sallam zu sagen. Wenn wir uns seinen Namen, wenn nicht, dann raus. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, man mescha fi hajati akhi. Wenn jemand von euch unterwegs ist, weswegen? Einkaufen bei Aldi? Nein. Bist unterwegs für deinen Bruder. Du erledigst es, du bist dabei, etwas für ihn zu erledigen. Was ist das? Khairun lahu min i'tikafi 'ashri sinin. Also ein Mensch, der unterwegs ist, um eine Angelegenheit seines Bruders zu erledigen, das ist besser für ihn, als sich in der Moschee zurückzuziehen für 10 Jahre. Er bleibt 10 Jahre in der Moschee und macht nichts anderes, außer Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Was sagen wir darüber? Was sagt der Prophet, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Angelegenheit sieht? Und weiter sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man farraja an muslimin kurbatan. Also wenn du kennst jemanden, der hat ein Problem. Der hat irgendein Problem, irgendeine Schwierigkeit in diesem Leben. Und du bist derjenige, der ihm daraus hilft. Was macht Allah subhanahu wa ta'ala mit dir? er löst dir ein Problem im Jenseits, am jüngsten Tag. Kannst du das vorstellen? Du löst jemand ein Problem in diesem Leben und Allah subhanahu wa ta'ala löst für dich ein Problem im Jenseits. Was kann dein Problem jenseits sein? Was könnte es für ein Problem werden? Oder ja, du bist da. Also lieben wir es, das Gute zu tun? Oder noch nicht? Ich sag dir, mein Bruder, meine Schwester, noch etwas, damit du halt noch eine intensivere Beziehung zum Guten tun, bekommst. Hubbul Khair, also Gutes zu tun, ist mit zwei Namen von Allah subhanahu wa ta'ala verbunden. Allah subhanahu wa ta'ala hat zwei besondere Namen, die damit verbunden sind. Der erste Name ist Ad-Dayyan. Fast sehr unbekannter Name, aber gehört zu dem Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-Dayyan. Und das andere, Ash-Shakur. Der erste Name, Ad-Dayyan. Was bedeutet Ad-Dayyan? Ad-Dayyan, die Erklärung dafür auf Arabisch, Alladhi la yudhi'u abadan amalan taf'aluh. Also, das Ad-Dayyan ist Allah subhanahu wa ta'ala, ist derjenige, der, wenn du etwas getan hast, er vergisst es dir nicht. Das geht nicht einfach so verloren. Das ist Ad-Dayyan. Er sorgt dafür, dass du es wieder bekommst. Und wie? Das sollst du noch in diesem Leben bekommen, bevor du es im nächsten Leben bekommst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ma akrama shabun shaykhan li sinni. Also wenn, sagt der Professor, wenn ein junger Mann gegenüber einem älteren Mann oder auch einer älteren Frau wegen dem Alter, weil er älter ist, wenn er gütig zu ihm oder gütig ihm gegenüber gewesen ist, illa qayyadallahu lahu inda kibarih man yaf'alu ma'ahu misla ma fa'alu wa huwa saghir. Wenn du gegenüber einem älteren Mann, einer älteren Frau gütig warst, du bist zum Beispiel aufgestanden, hier, bitteschön, setz dich hin, oder irgend sowas in der Richtung, dann sorgt Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass du noch in deinem Leben, wenn du älter geworden bist, dass er dir jemand schickt, der genau das Gleiche mit dir macht. Genau das Gleiche tust, das Gleiche bekommst du. Das ist Ad-Dayyan. Das, was du Gutes tust, das bekommst du wieder. Und auch wenn nach 50 oder nach 60 Jahren, dann wirst du das bekommen. Das ist eine Regel, meine Geschwister. Das ist eine Regel in diesem Leben. Abu Sufyan, kennt ihr alle? Abu Sufyan war ein Feind des Propheten sallallahu alaihi wasallam. War der größte Feind, also gehört zu den größten Feinden des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als Fatima, radiallahu anha, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, noch klein war, da war sie einmal unterwegs in Mekka und dann ist sie gefallen. Sie ist auf den Boden gefallen, auf ihrem Gesicht. Was ist passiert? Abu Sufyan, der Ungläubige, der Hasser, der Islamhasser, der Hasser des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sein Herz hat sich bewegt. Er konnte sich das nicht anschauen, er hat sich beeilt. Schnell aufgestanden, ist auf Fatima zugegangen, hat sie genommen und hat ihr Gesicht was? Sauber gemacht. Was hat er getan? Er hat Gutes getan. Er konnte es einfach nicht mitsehen. Er machte sie sauber, machte auch ihre Kleidung sauber und dann ist sie aufgestanden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gehört. Wisst ihr, was er gesagt hat? Allahumma la tansaha li Abi Sufyan. O Allah, vergiss diese Tat für Abu Sufyan nicht. Vergiss sie ihm nicht. Und was passiert? Abu Sufyan wird Muslim und der Prophet sallallahu alaihi wasallam stirbt und er ist zufrieden mit Abu Sufyan radiallahu anhu. Er ist zufrieden mit ihm. Also die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, dass sie nichts, also keinen Grund wissen oder sehen oder erkennen, warum Abu Sufyan Muslim geworden ist, außer diese Tat, die er gemacht hat. Sie sehen nur das. Das war es gewesen. Das war ihre Meinung. Und hier noch eine Geschichte, die ich gehört habe bei einem Vortrag. Also es waren zwei junge Männer. Sie waren im Auto. Es geht noch immer darum, um diese Regel, Ad-Dayyan. Alles, was du Gutes tust, das bekommst du zurück von Allah subhanahu wa ta'ala. Diese zwei Männer waren im Auto unterwegs und sie haben sich unterhalten und der Fahrer hat nicht aufgepasst, bis er in dem nächsten Auto ist im Auto reingefahren. Und ihr wisst ja, was in so einem Fall was passiert. Die alle kommen aus dem Auto raus, alle sind zornig und wollen schreien und anschreien und anmachen und alles Mögliche, aber diesmal war es anders. Der Betroffene kam von vorne, kam auf die beiden Männer zu und sagt ihnen, ist nicht schlimm, ich verzeihe euch. Fahrt nach Hause, es ist vorbei. Also ist kein Problem. Also derjenige, der Autofahrer, erzählt das. Er sagt, er kommt zurück und er sieht, dass sein Freund, der noch im Auto saß, am Weinen war. Er sagt ihm, was ist los? Er sagte ihm, sein Freund, bei Allah, genau das Gleiche ist mir letzten Monat passiert auf dieser Straße. Und zwar, ich bin mit meinem Auto gefahren und da ist mir jemand reingefahren. Ich bin ausgestiegen und habe ihm gesagt, ich verzeihe dir. Allah subhanahu wa ta'ala lässt meine Geschwister nichts entgehen. Kama tadinu tudan, was du für dich haben möchtest, das tu für die anderen. Dann bekommst du es auch. Wenn nicht, dann wirst du es nicht bekommen. Wal'iyadu billah. Meine Geschwister, jazakumullahu khairan, ihr habt bestimmt euch jetzt Gedanken gemacht. Ja, was kann ich Gutes tun? Ja, dann hast du bestimmt auch nur in deiner Umgebung gedacht. Du hast gedacht, ja, meine Familie, in der Moschee, im Verein und dies und das. Ich will dich aber auf einer anderen Ebene bringen, auch mit Beweisen. Diese Regel, die gilt nicht nur, wenn du einem Moslem geholfen hast oder einem Muslima, die gilt auch, wenn du nicht Muslimen hilfst. Bist du als Moslem dazu aufgefordert, nur Muslimen zu helfen oder einfach der Allgemeinheit, der gesamten Gesellschaft? Yusuf a.s. Er kennt ja die Geschichte von Yusuf a.s. Was haben sie ihm alles angetan? Sie haben ihn im Gefängnis gesteckt. So viel Schlimmes ist ihm passiert. Er war ein Prophet. Er war der gläubigste Mensch zu dem Zeitpunkt auf der Erde sozusagen. Und er war im Gefängnis mit Verbrechern zusammen. Und was ist passiert? Der König der Ägypter hat was geträumt und keiner konnte helfen. Das wäre doch die Gelegenheit gewesen, dass der Moslem Yusuf a.s. es den Ungläubigen zeigt. Er lässt sie was einfach? Er lässt sie hungern. Oder er hätte sagen können, erst wenn ihr mich hier rausgeholt habt, dann sage ich euch das. Also wenn wir so mit unserer heutigen Mentalität und mit unserem Denken gegenüber den Nicht-Muslimen. Oder holt mich erst hier raus und dann holen sie ihn raus und dann erzählt er ihnen das Gegenteil. Damit sie alle sterben werden. Das hätte einer von uns gemacht. Ja, dann sind wir sie alle los und die Sache ist erledigt und Alhamdulillah und Mashallah. Und das war's. Was hat Yusuf a.s. gemacht? Er hat den Ägyptern geholfen. Das waren keine Muslime. Er hat ihnen geholfen und er wollte dafür keine Gegenleistung, keine Leistung haben. Meine Geschwister, das ist der Beweis dafür, Gutes zu tun für alle. Unabhängig davon, ob er ein Muslim oder nicht Muslim, ob er an Allah glaubt oder nicht, das tust du einfach. Warum? Weil du als Muslim liebst du es, Gutes zu tun für alle Menschen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was sagt er? Al-Khayru fi wa fi ummati. Das Gute oder Gutes tun ist in mir und in meiner Umma bis wann? Bis zum jüngsten Tag. Ja, stimmt das? Entspricht das nicht? Oder gehören wir nicht dazu? Ja, was ist, meine Geschwister? Was ist passiert jetzt? Was fühlt ihr wegen dem Namen von Allah subhanahu wa ta'ala? Dayan. Ich hoffe, das ist jetzt verbunden, ganz klar und geworden ist, dass derjenige, der mir unbedingt auf jeden Fall mir das gibt, was ich, also das Gute gibt, was ich getan habe, das kriege ich auf jeden Fall zurück. Dann gehen wir jetzt zum anderen Namen, Ash-Shakur. Was bedeutet Ash-Shakur? Ash-Shakur bedeutet nicht nur derjenige, der sich bedankt, nein. Die Bedeutung dafür ist, Ash-Shakur, also der Dankende, aber in dem Sinne ist derjenige, subhanahu wa ta'ala, der für das Wenige, du tust was ganz, ganz, ganz Weniges, was ganz Leichtes, also eine kleine gute Tat, und er belohnt dich dafür mit sehr, sehr, sehr viel, also mit Sachen, mit denen du überhaupt nicht gerechnet hast. Ich versuche es euch zu erklären mit anderen Worten. Wenn ich dir sagen würde, was hältst du davon, wenn du, also für 5 Euro kannst du eine Villa in Marbella kaufen, in Jaguar, und du kannst jedes Jahr Urlaub machen, egal wo du willst. Was wirst du sagen? Du bist verrückt. Dir geht's nicht gut. Du hast nicht genug, also irgendwas stimmt bei dir nicht. Und das ist damit gemeint. Allah subhanahu wa ta'ala, was macht er mit dir? Wegen 5 Euro oder weniger verspricht er dir ein Paradies, was größer als die Himmel und die Erden, also alle. Er garantiert das. Das ist die Bedeutung von Ash-Shakur. Meine Geschwister, tut jazakumullahu khairan Gutes. Tut Gutes und erwartet, dass ihr das alles zurückbekommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir sind hier, um umzusetzen. Einfach umzusetzen. Und ich habe diese Beispiele mit Yusuf a.s. nicht einfach nur so genommen, sondern damit wir sie wirklich, weil es besonders für uns ist, also die hier in Europa leben, in einem nicht-islamischen Land. Ja, Shakur, er bedankt sich. Er bedankt sich. Ja, meine Geschwister, eigentlich in unserer Umma, die Umma des Propheten, das ist eigentlich die Umma, die bekannt sein müsste für das Gute tun, oder nicht? Das müsste doch eigentlich so sein. Aber was haben wir heute? Was haben wir heute? Wir haben total das Gegenteil. Es ist eine Schande für uns. Wer kümmert sich um die, was weiß ich, um die armen Menschen auf dieser Welt? Wer kümmert sich um die armen Menschen auf der Welt? Der Westen. Die bekanntesten Hilfsorganisationen. Okay, wir in Europa, wir haben auch damit angefangen ein bisschen. Aber die bekanntesten. Wer ist der Vorreiter? Wer kümmert sich um die Tiere? Wer kümmert sich einfach um... Wer hilft? Wer hilft momentan auf der Welt? Wer hilft und wem wird geholfen? Wer ist da immer an der vorderen Stelle? Wer ist immer bereit zu geben? Und wer ist immer nur bereit zu nehmen? Wer kümmert sich um die Waisenkinder? Wer macht all diese Arbeiten? Denkt, meine Geschwister, jetzt an die verschiedenen und bekannten Organisationen auf der Welt. Und denkt an die Anführer oder die Hauptverantwortlichen dafür. Was sind das für Menschen? Eine Mutter Teresa und viele, viele andere Namen. Keine Muslime dabei. Obwohl wir die Umma des Propheten, über die der Prophet, die Bedingung, um hier zu bleiben, sagt, Al-Khayru fi Ummati, das Gute ist in meiner Umma, also in mir und in meiner Umma, bis zum jüngsten Tag. Da haben wir wirklich ein Problem. Wir haben ein großes Problem. Hier möchte ich euch eine Geschichte erzählen, bezogen auf Shakur, also der sich bedankt für wenig, also du tust wenig, und er bedankt sich großartig dafür. Also hier eine Frau, die ihr Körper verkauft hat für Geld. Ja? Sie hat ihr Körper, der Prophet erzählt uns die Geschichte. Sie hat ihren Körper für Geld verkauft. Und diese Frau war einmal unterwegs in der Wüste. Sie war unterwegs in der Wüste, was sieht sie? Sie sieht einen Hund. Ein Hund, was am Verdursten war. Der Hund hat kein Wasser zu trinken bekommen. Was hat sie gemacht? Sie hat ihm Wasser zum Trinken gegeben, dem Hund. Hat sie ihm Wasser zum Trinken gegeben. Hört ihr die Überlieferung? Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? فَشَكَرَ اللَّهُ لَهَا فَغَفَرَ لَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala hat sich bei ihr bedankt. Womit? Was hat er für sie getan? Er hat ihr ihre Sünden verziehen. Punkt. Wegen einem Hund. Und die Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschäftigt sich nicht mal um die Menschen. Und das ist ein Hund. Wir leben nur für uns selbst, für uns alleine. Seien wir, lass uns ganz ehrlich sein. Und wie gesagt, ich werde euch am Ende, inshallah, eine Möglichkeit anbieten, Gutes zu tun. Das verspreche ich euch, heute noch. Wir leben nur für uns, ich alleine, ich alleine, ich alleine. Eine Frau, also wie gesagt, eine Hure, ihr werden ihre Sünden weswegen verziehen, wegen einem Hund und ein bisschen Wasser. Jetzt ganz ehrlich. Was hättest du gemacht, wenn du gesehen, du kennst die Frau und du siehst sie und sie hat diese Tat begangen? Was würdest du sagen? Von mir aus kannst du 1000 Hunde Wasser trinken geben. Du bleibst sowieso nur eine Hure und in Jahannam mit dir. Wäre das nicht unsere Antwort gewesen? Aber Alhamdulillah, wir sind nicht Ash-Shakur. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Seht ihr, meine Geschwister, wie viel bei uns fehlt, Gutes zu tun? Wegen einem Hund und so eine Frau, was sie für ein Leben hat und für ein Leben führt. Und der Dank von Allah subhanahu wa ta'ala, ihr werden ihre Sünden verziehen. Alle ohne Ausnahme. Warum tust du auch nicht Gutes? Warum ist das nur für diese Frau? Das gilt auch für dich. Das gilt auch für dich. Und nicht nur für diese Frau. Tut Gutes, meine Geschwister. Jazakumullahu khairan. Und besonders wir, die hier in Europa leben, wir müssen die Menschen das spüren lassen. Wir müssen die Menschen das spüren lassen. Hier noch ganz kurz, also einer, der später ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam geworden ist, der war also Uthman ibn Talha hieß er, das war kein Muslim und das war ein Muslimhasser. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit ihm über 60 Mal über den Islam gesprochen. Über 60 Mal hat er mit ihm darüber gesprochen, dass er Muslim werden soll, kein Interesse. Er hat es nicht getan. Und irgendeinmal war Um Salama war mit ihrem Kind alleine und sie wollte nach Medina auswandern. Mit ihrem kleinen Kind, sie hatte kein Tier, sie hatte kein Kamel, gar nichts hat sie dabei gehabt und sie wollte zu Fuß mit dem Gepäck und mit dem kleinen Kind. Uthman ibn Abi Talha hat sie gesehen. Wohin? Wo willst du hin? Also er ist Kafir, er glaubt nicht an Allah. Wo willst du hin? Ich gehe nach Medina. So zu Fuß mit dem Kind und dies. Er sagte ihm ja. Er hat gesagt, Wallah, also bei Allah, das darf nicht sein. Was macht Uthman? Er nimmt sein Kamel, sagt ihr, steig auf, du und dein Kind und euer Gepäck und ich bringe euch nach Medina. Also Umm Salama erzählt uns diese Geschichte. Der Mann, der Ungläubige, was wir gerne immer in den Mund nehmen, das ist sowieso ein Ungläubiger, dieser Ungläubige läuft fast 400 Kilometer zu Fuß. 400 Kilometer läuft er zu Fuß und die Frau reitet. Sie sagt über ihn, Wallahi, Wallahi ma wajadtu a'zama khuluqan min Uthman. Bei Allah, ich habe niemanden kennengelernt, der einen besseren Charakter gehabt hat als Uthman. Yumsiku an-naqa wa yajurruha. Also er hält sein Kamel und zieht es 400 Kilometer lang. Zu Fuß. Er ist nicht gläubig. Seht ihr, was haben wir für ein Problem? Was haben wir für ein Problem, meine Geschwister? Wenn ich euch, mashallah, euch einmal anschaue und angucke, ihr seid alle, wir sind alle Gläubige, wir sind alle die Menschen, die hierher kommen, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Was ist? Warum klappt das bei uns nicht? Ich habe keine Zeit, tut mir leid. Wir brauchen jemanden, der das tut. Nein, tut mir leid. Wir haben vor kurzem eine Aktion veranstaltet, Blutspenden. Ja, wir wollten Blut spenden. Und natürlich, wem können wir Blut spenden hier? Wie sollen wir das organisieren? Das Rote Kreuz. Dann habe ich mit Menschen zu tun gehabt, die mich angesprochen haben. Sie haben mir gesagt, wir würden gerne Blut spenden. Aber man hat uns in der Moschee, nicht hier in der Moschee gesagt, das ist Haram, weil wir Blut für Ungläubige spenden. Ist das nicht eine Katastrophe? Müssen wir nicht im Boden versinken, wenn wir so denken? Und wenn wir die Muslime versammeln, hier fragen wir in Deutschland, wie viele von euch haben ungläubiges Blut gekriegt, als sie eine OP gehabt haben? Da wird keiner sagen, das ist Haram. Wer wird dann sagen, nein, ich möchte diesen Blut nicht haben, ich möchte sterben, nein, bloß kein Gläubiger. Wer wird das machen? Aber hier umgekehrt, nein, ich würde gerne spenden, zwar mein Bruder und so, aber wie gesagt, das sind Ungläubige und ich möchte nicht, dass ein Ungläubiger wegen mir weiterlebt. La hawla wa la quwwata illa billah. Ist das nicht eine Katastrophe? Ist das nicht ein Riesenproblem, worunter wir leiden? Ist das nicht ein klarer Beweis dafür, wir haben unsere Religion nicht verstanden? Wir haben den Islam nicht verstanden? Das ist der Islam, meine Geschwister. Ich werde jetzt fertig, also Blut spenden. Hier, wir wiederholen es, meine Geschwister. Und ich möchte, inshallah, dass dieses Zettel hier voll wird. Da sind jetzt gerade mal so ein paar Leute. Aber wir wollen, inshallah, dass dieses Zettel hier voll wird. Heute noch, bi'idhnillah. Wir wollen wieder Blut spenden, Gutes tun. Ich habe es ja gesagt, wir wollen sehen, wir wollen nicht nur reden, umsetzen. Also zur Belohnung erzähle ich euch noch eine Geschichte, die ist schön. Die Geschichte des Fisches. Es geht um einen Fisch. Und zwar, also es war jemand, der hieß Abu Nasr As-Sayyad. Abu Nasr As-Sayyad, und der war sehr, sehr, sehr arm. Dieser Mann war sehr, er war ein Fischer. Er war sehr arm und hatte ein Kind und eine Ehefrau. Einmal, irgendeinem Tag, hat er nichts zu essen gehabt. Also weder er noch seine Familie. Er hat nichts. Und das war so extrem. Hatta wasala marhalat al-hayyam. Was heißt das? Al-hayyam, das heißt, er ging auf die Straße einfach nur so. Er weiß nicht mehr, was er tut. Er weiß einfach nicht. Seine Frau und Kind haben nichts mehr zu essen. Es ist extrem geworden. Und ziellos ist er auf die Straße gelaufen. Er weiß nicht mehr, was er tun soll. Bis er wen getroffen hat, einer der Nachfolger der Gefährten des Propheten, Ahmed ibn Miskin, ein sehr bekannter, und er hat ihm erzählt, das ist so und so, was ist mit dir los? Ja, meine Kinder, mein Kind, meine Frau haben nichts zu essen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was sagt ihm Ahmed ibn Miskin, radiallahu anhu? Er sagt ihm, komm mit. Ist er mit ihm gegangen? Ahmed ibn Miskin hat selber nichts. Er kann ihm nichts geben. Von seinem Namen, der heißt schon so, Ahmed, der Sohn von dem Armen. Also er hat nicht gesagt, komm mit, komm, ans Meer gehen. Dann sind sie ans Meer gegangen. Was hat er ihm gesagt? Er sagte ihm, bete 2 Rakat. Du sollst 2 Rakat beten. Er hat es gemacht. Dann hat, daraufhin hat ihm gesagt, dann sag Bismillah und werfe dein Netz ins Wasser. Er hat es auch gemacht und er hat Bismillah gesagt, sein Netz ins Wasser geworfen. Und was kam? Dann kam ein Fisch. Er hat einen Fisch. Also, denk nicht, ja, der Fisch legt Eier und so Gold und sowas. Also einfach ein Fisch, ein Riesenfisch. Also wirklich was Großes, was er auch gut, also was er gut verkaufen kann und gutes Geld dabei verdienen kann. Ja, er hat einen Fisch gefischt und er sagt ihm, geh, verkauf es und kauf deinen Kindern, was du willst. Der Mann, voller Freude, ist gegangen, hat Fleisch gekauft, hat was Süßes gekauft, Brot gekauft und er ist also voller Freude zu wem gegangen? Zuerst zu dem Mann, zu Ahmed bin Miskin, zu dem Scheich. Er wollte ihm einen Teil davon geben, weil er weiß, er hat selber auch nicht viel zu essen gehabt. Er sagte ihm, hier, bitte, nimm das. Der Mann, der ältere Mann, also der Ahmed bin Miskin, sagte ihm, ganz also wörtwörtlich, لو أطعمنا نفسنا هذا لما خرجت السمكة. Wenn wir das essen würden, also ich persönlich, wenn ich das essen würde, dann wird kein Fisch rauskommen. Okay, wenn du nicht willst, dann ist also der Mann ist dann nach Hause gegangen. Ist nach Hause gegangen, unterwegs, voller Freude, zu seiner Frau und zu seinem Kind. Er will ihnen was zu essen zu geben. Und unterwegs, was sieht er? Was erzählt er? Er erzählt uns die Geschichte. Er sieht eine Frau und mit einem Kind. Beide haben genau das gleiche Problem. Die Frau ist am Weinen, also das Kind ist am Weinen. Woher? Weswegen? Aus welchem Grund? Hunger. Sie haben Hunger. Er schaut sich, was haben Sie gesehen? Sie haben gesehen, der Mann, er hat Fleisch in der Hand, hat Süßigkeiten in der Hand, hat Brot in der Hand. Und kannst du dir vorstellen, wenn die Blicke eines Kindes so bei dir hängen, ja, und der stand in der Klemme, was soll er jetzt machen? Er sagt, ja Allah, meine Frau weint auch zu Hause, mein Kind weint auch zu Hause, was soll ich machen? Und diese Frau, alle sind am Verhungern. Er hat trotzdem diese Entscheidung getroffen und er hat den beiden alles gegeben, was er hatte. Er hat es ihnen gegeben und ist weitergegangen nach Hause, also noch verrückter geworden. Das war für ihn noch schlimmer, weil er hatte was in der Hand und er hat wieder darauf verzichtet. Er ist einfach weitergelaufen und er sagt, وَزْدَادَ هَمِّي. Also meine Sorgen und Probleme sind noch größer geworden. Und Gedanken kamen mir in meinen Kopf hinein. Hätte ich bloß das nicht gemacht? War das richtig, was ich gemacht habe oder nicht? Und er sagte, als ich noch am Überlegen und Nachdenken war, denkt darüber meine Geschwister nach, Ad-Dayan, was macht Dayan? Er vergisst dir nie was. Und Shakur, du machst was Kleines und die Belohnung ist was? Ganz groß. Er sagt, ich war noch unterwegs. Was passiert denn? Höre ich jemand, der ruft? Wo ist Abu Nasr As-Sayyad? Wo ist Abu Nasr der Fischer? Dann habe ich ihm gesagt, ich bin es. Ich kürze mal die Geschichte. Er sagt ihm, ich bin es. Der Mann wollte das bewiesen bekommen, das hat er auch bewiesen bekommen, alles Mögliche. Dann, nachdem er es erfahren hat, dass er Abu Nasr Sayyad ist, hat er ihm gesagt, das ist so. Vor 20 Jahren hat mir dein Vater etwas Geld ausgeliehen. Und ich habe es ihm nicht gegeben. Das Geld, was mir dein Vater ausgeliehen hat, das möchte ich dir jetzt zurückgeben. Und zwar wie viel? 30.000 Dirham. Sozusagen 30.000 Euro oder noch viel mehr. 30.000, das gehört deinem Vater und das sollst du jetzt bekommen. Ist das nicht der Dayan? Ist das nicht Ash-Shakur? Du machst eine Kleinigkeit und du wirst dafür belohnt. Er vergisst es subhanahu wa ta'ala nicht. Und die Belohnung dafür ist unbeschreiblich. Die Geschichte ist aber nicht zu Ende gegangen. Er sagt über sich, dann bin ich ein reicher Mann geworden. So reich bin ich geworden, dass ich manchmal auf einmal 1.000 Dirham gespendet habe. Stellt euch mal vor, so mehr, so 10.000 Euro hat er auf einmal gespendet. Und bedankte mich immer ständig bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ich bedankte und war froh darüber. Ich war stolz darauf, dass ich auf einmal so viel spenden konnte. Er sagt, einmal war ich am Schlafen. Im Schlaf habe ich einen Traum gesehen. In diesem Traum habe ich gesehen, dass meine Waage ist gestellt worden. Und es wurde gerufen, wo ist Abu Nasr As-Sayyad? Wo ist Abu Nasr, der Fischer? Halumma li wazni hasanate. Komm hierher, damit deine guten Taten und deine schlechten Taten gewogen werden. Das, was jeder von uns hier Anwesenden, meine Geschwister, machen muss. Jeder von uns hier Anwesenden wird das erleben. Er sagt, Abu Nasr sagt, die guten, schlechten Taten sind auf der Waage gestellt worden. Was ist passiert? Die schlechten Taten waren zu viel. Du hast doch 10.000 Euro gespendet des Öfteren. Trotzdem, die schlechten Taten sind zu viel geworden. Ich dachte, wo sind die 1.000 Dirhams, die ich gespendet habe? Und er sagte, und jedes Mal, dann habe ich die gesehen, 1.000 Dirham auf 1.000 Dirham, aber die sind immer womit verbunden? Mit einer Lust oder mit einer Zufriedenheit. Ich war mit mir selber zufrieden und fand mich toll, dass ich das gemacht habe. Das hat alles vernichtet. Jede 1.000 Dirham wurde dadurch vernichtet. Und so weiter und so weiter. Und es ist schlimmer und schlimmer geworden. Und dann habe ich angefangen zu weinen und habe gedacht und habe gerufen, wie kann ich mich jetzt noch retten? Daraufhin sagt er, fasami'tul munadi. Ich habe jemanden gehört, der ruft und sagt, hal baqiya lahu min shay'. ist noch etwas für ihn übrig geblieben? Hat er noch irgendwo eine gute Tat? Dann sagt er, فَسَمِعْتُ الْمَلِكُ, also Allah subhanahu wa ta'ala sagt, naam, er hat noch irgendetwas. بَقَتْ لَهُ, also was ist ihm übrig geblieben? Zwei Brote. 1000 Dirham haben nichts gebracht. Zwei Brote sind übrig geblieben. فَتُوضَعُ فِي كَفَّةِ الْحَسَنَةِ, diese zwei Brote, die er gespendet hat, die er der Frau und dem Kleinkind gegeben hat, sie wird auf der Waage gesetzt und dann, was passiert? Die Waage, die beide Waagen sind auf einmal im Gleichgewicht. Sind beide im Gleichgewicht. Aber es hat noch nicht ausgereicht. Es braucht noch ein bisschen. Er sagt, dann habe ich noch jemand rufen gehört. Hat er noch irgendetwas? Dann wurde gesagt, ja, er hat noch etwas. Was ist das, was ihm übrig geblieben ist? Er sagte, es wird gesagt, Faqil, Dumu'u al-mar'ati hina a'taytaha al-ruqaqatayn. Also die Tränen der Frau, als du ihr das Brot gegeben hast, das ist dir noch übrig geblieben. Also diese gute Tat ist dir übrig geblieben. Dann ist das auf der Waage gestellt worden. Er sagt, das war wie ein Meer an guten Taten. Diese beiden Tränen, das war so viel, womit er nicht gerechnet hat. Und auf einmal war die Waage seiner guten Taten viel, also natürlich ganz, ganz, ganz, ganz schwer und viel weiter unten. Und es wurde gesagt, hat er noch etwas übrig? Es kam die Antwort, ja, der hat noch irgendwas übrig. Was ist das denn? Das Lächeln des Kindes, als es die Süßigkeit bekommen hat. Meine Geschwister, wir sind Muslime. Wir sind Muslime. Und als Muslime müssen wir Menschen sein, die ein weiches Herz haben. Die wirklich ein ganz, ganz empfindliches und weiches Herz. Nicht ein hartes Herz, auf die Menschen losgehen. Du bist unglaublich, du bist das, du machst das und du bist fast ein Kafir. Wo ist die Barmherzigkeit? Wo ist die Barmherzigkeit? Wo ist das? Wie viele Menschen bringst du zum Lächeln? Und wie viele Menschen bringst du zum Weinen? Es wurde gesagt, das Lächeln des kleinen Kindes. Und das kam natürlich auf die Waage und die Sache ist klar geworden. Die Sache ist klar geworden. Und dann sagt er, dann habe ich gehört, jemand, der ruft, لَقَدْ نَجَى, لَقَدْ نَجَى. Er ist gerettet, er ist gerettet. Daraufhin bin ich aufgestanden und habe was, also er ist aus dem Traum aufgestanden, unbewusst, was hat er wiederholt? لَوْ أَطْعَمْنَا نَفْسَنَا هَذَا لَمَا خَرَجَتِ السَّمَكَ. Er hat genau das Gleiche wiederholt, was der Mann ihm am Anfang gesagt hat, als er ihm was zu essen gegeben hat. Da hat ihm der Mann gesagt, wenn wir das essen würden, dann wird kein Fisch rauskommen. Versteht ihr, worum es geht, meine Geschwister? Deswegen, jetzt hat er selber wiederholt. Seine Rettung war was? Dass er das selber nicht gegessen hat. Er hat es weitergegeben. Wie konnte er das weitergeben? Aus welchem Grund? Weil sein Herz voller Barmherzigkeit ist. Er war voller Barmherzigkeit, dass er bereit war, anderen Menschen zu helfen. Meine Geschwister, das war's, was ich zu erzählen habe. Ich hoffe, dass wir das umsetzen können und werden, inshallah. Und hier der erste Beweis, dafür ist das hier, dass wir wieder am 4.11. Blut spenden. Ich bitte euch darum, dass ihr inshallah das hier voll macht, aber ernsthaft voll macht, Wer weiß, meine ich ernst, wer weiß, könnte das nicht sein, was dich ins Paradies hineinbringt? Hätte der Mann das gewusst? Dass diese beiden Brote und Süßigkeit und Fleisch seine Rettung sein wird? Er hat eigentlich viel mehr mit den Tausenden von Dirhams gerechnet. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat es ganz, ganz, ganz anders gemacht. Ich tue das Zettel hier, vielleicht für die Schwestern, dass sie auch hier einen Zettel bekommen, nach dem Gebet. Dann bitte ich euch darum, dass wir das hier voll bekommen. Es wird traurig sein, wenn sich da nicht so viel bewegt. Dann werden wir leider erfahren, das hat wieder einmal nichts gebracht. Ich hoffe, inshallah nicht. Ich sage dies und bitte Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Verzeihung. So bittet ihn um Verzeihung und der wird uns inshallah verzeihen. Und ich sage ihm auch für eure Geduld und Aufmerksamkeit. Assalamu alaikum.